Neuntes Kapitel: Grundgedanken über Sinn und Organisation der SA. Die Stärke des alten Staates ruhte auf drei Säulen: der monarchischen Staatsform, dem Verwaltungskörper und dem Heer. Die Revolution des Jahres 1918 hat die Staatsform beseitigt, das Heer zersetzt und den Verwaltungskörper der Parteikorruption ausgeliefert. Damit sind aber die wesentlichsten Stützen einer sogenannten Staatsautorität zerschlagen worden. Diese beruht an sich auf fast immer drei Elementen, die grundsätzlich jeder Autorität zugrunde liegen. Das erste Fundament zur Bildung von Autorität bietet stets die Popularität. Eine Autorität jedoch, die allein auf diesem Fundament ruht, ist noch äußerst schwach, unsicher und schwankend. Jeder Träger einer solch rein auf Popularität fußenden Autorität muss deshalb trachten, die Grundlagen dieser Autorität zu verbessern und zu sichern durch Bildung von Macht. In der Macht, also in der Gewalt, sehen wir die zweite Grundlage jeder Autorität. Sie ist bereits wesentlich stabiler, sicherer, durchaus aber nicht immer kraftvoller als die erste. Vereinen sich Popularität und Gewalt und vermögen sie gemeinsam eine gewisse Zeit zu überdauern, dann kann eine Autorität auf noch festerer Grundlage erstehen, die Autorität der Tradition. Wenn endlich Popularität, Kraft und Tradition sich verbinden, dann darf eine Autorität als unerschütterlich betrachtet werden. Durch die Revolution ist dieser letzte Fall vollständig ausgeschaltet worden. Ja, es gab nicht einmal mehr eine Autorität der Tradition. Mit dem Zusammenbruch des alten Reiches, der Beseitigung der alten Staatsform, der Vernichtung der ehemaligen Hoheitszeichen und Reichssymbole ist die Tradition jäh abgerissen worden. Die Folge davon war die schwerste Erschütterung der Staatsautorität. Selbst die zweite Säule der Staatsautorität, die Gewalt, war nicht mehr vorhanden. Um überhaupt die Revolution durchführen zu können, war man gezwungen gewesen, die Verkörperung der organisierten Kraft und Gewalt des Staates, nämlich das Heer, zu zersetzen. Ja, man musste die zerfressenen Teile der Armee selbst als revolutionäre Kampfelemente verwenden. Wenn auch die Frontarmeen dieser Zersetzung in nicht einheitlichem Maße anheimgefallen waren, so wurden sie doch, je mehr sie die ruhmvollen Stätten ihres viereinhalbjährigen heldenhaften Ringens hinter sich ließen, von der Säure der Desorganisation der Heimat angefressen und endeten in den Demobilmachungsorganisationen angekommen, ebenfalls im Durcheinander des sogenannten freiwilligen Gehorsams der Soldatenratsepoche. Auf diese meuternden, den Heeresdienst im Sinne einer achtstündigen Arbeitszeit auffassenden Soldatenhaufen konnte man allerdings keine Autorität mehr stützen. Damit war das zweite Element, dasjenige, das die Festigkeit der Autorität erst verbirgt, auch beseitigt. Und die Revolution besaß eigentlich nur mehr das Ursprünglichste, die Popularität, um ihre Autorität darauf aufzubauen. Gerade diese Grundlage war aber eine außerordentlich unsichere. Wohl gelang der Revolution mit einem einzigen gewaltigen Anhieb die Zerschmetterung des alten Staatsgebäudes, allein im tiefsten Grunde doch nur, weil das normale Gleichgewicht innerhalb der Strukturen unseres Volkes durch den Krieg schon längst beseitigt worden war. Jeder Volkskörper kann in drei große Klassen eingegliedert werden. In ein Extrem des besten Menschentums auf der einen Seite, gut im Sinne aller Tugenden, besonders ausgezeichnet durch Mut und Opferfreudigkeit, andererseits ein Extrem des schlechtesten Menschenauswurfs, schlecht im Sinne des Vorhandenseins aller egoistischen Triebe und Laster. Zwischen beiden Extremen liegt als dritte Klasse die große, breite, mittlere Schicht, in der sich weder strahlendes Heldentum noch gemeinste Verbrechergesinnung verkörpert. Zeiten des Emporstiegs eines Volkskörpers zeichnen sich aus, ja existieren nur durch die absolute Führung des extrem besten Teiles. Zeiten einer normalen, gleichmäßigen Entwicklung oder eines stabilen Zustandes zeichnen sich aus und bestehen durch das ersichtliche Dominieren der Elemente der Mitte, wobei die beiden Extreme sich gegenseitig die Waage halten bzw. sich aufheben. Zeiten des Zusammenbruchs eines Volkskörpers werden bestimmt durch das vorherrschende Wirken der schlechtesten Elemente. Bemerkenswert ist dabei aber, dass die breite Masse als die Klasse der Mitte, wie sie sich bezeichnen will, nur dann fühlbar in Erscheinung tritt, wenn die beiden Extreme selbst in gegenseitigem Ringen sich binden, dass sie aber im Falle des Sieges eines der beiden Extreme sich stets dem Sieger willfährig unterordnet. Im Falle des Dominierens der Besten wird die breite Masse diesen folgen, im Falle des Emporkommens des Schlechtesten wird sie ihnen mindestens keinen Widerstand entgegensetzen. Denn kämpfen wird die Masse der Mitte selber niemals. Der Krieg hat nun in seinem 4,5-jährigen blutigen Geschehen das innere Gleichgewicht dieser drei Klassen insofern gestört, als man bei Anerkennung aller Opfer der Mitte dennoch feststellen muss, dass er zu einer fast vollständigen Ausblutung des Extrems des besten Menschentums führte. Denn was in diesen 4,5 Jahren an unersetzlichem deutschen Heldenblut vergossen wurde, ist wirklich ungeheuer. Man summiere alle die 100.000 von Einzelfällen zusammen, in denen es immer wieder hieß: Freiwillige vor die Front, freiwillige Patrouillengänger, freiwillige Meldegänger, freiwillige für Telefontrupps, freiwillige für Brückenübergänge, freiwillige für U-Boote, freiwillige für Flugzeuge, freiwillige für Sturmbataillone und so weiter. Immer und immer wieder durch 4,5 Jahre hindurch bei 1000 Anlässen Freiwillige und immer wieder Freiwillige. Und man sieht stets das gleiche Ergebnis. Der bartlose Jüngling oder der reife Mann, beide von glühender Vaterlandsliebe, von großem persönlichem Mut oder höchstem Pflichtbewusstsein erfüllt, sie meldeten sich. Zehntausende, ja hunderttausend solche Fälle kamen vor, allmählich wurde dieses Menschentum immer dünner und dünner. Was nicht fiel, ward entweder zu Krüppeln zerschossen oder verkrümelte sich allmählich infolge der Kleinheit der übergebliebenen Zahl. Man bedenke vor allem, dass das Jahr 1914 ganze Armeen aus sogenannten Freiwilligen aufstellte, die dank der verbrecherischen Gewissenlosigkeit unserer parlamentarischen Taugenichtse keine gültige Friedensausbildung erhalten hatten und so nun als wehrloses Kanonenfutter dem Feinde preisgegeben waren. Die 400.000, die damals in den Kämpfen in Flandern fielen oder zu Krüppeln wurden, konnten nicht mehr ersetzt werden. Ihr Verlust war mehr als das Ausscheiden einer bloßen Zahl. Durch ihren Tod schnellte die Waage auf der guten Seite zu wenig beschwert in die Höhe und schwerer wogen nun als früher die Elemente der Gemeinheit, der Niedertracht und der Feigheit, kurz die Masse des Extrems des Schlechten.